Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, Freitagnacht. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer mit mir heute Nacht sprechen will, über welches Thema auch immer. Wir haben keine feste Themenvorgabe. Das ist hier die Telefonnummer, kostenfrei 0800 5678 111. Und die Ersten, die heute noch dran sind, sind Britta und Bettina, 19 und 20 Jahre alt. Ich glaube, erst ist Britta dran. Stimmt das? Ja, hallo. Hallo, Britta. Britta, ja, hi. Ja, dein Thema. Ja, mein Thema, also ich habe ein Problem, das ist, meine beste Freundin hat einen Putzfimmel, beziehungsweise einen Hygienefimmel. Kann das sein, dass das die Bettina ist, die hier auf meinem Bildschirm aufsteht? Richtig, genau. Hallo. Hallo. Ja, auch. Und es hört sich jetzt zwar witzig an, aber es ist wirklich ein Problem. Die hat einen Putzfimmel? Ja, also das ist nicht richtig so, das ist ein Hygienefimmel eigentlich eher. Weil sie hat Probleme mit Leuten, beziehungsweise wenn sie zum Beispiel Leute trifft und die geben zum Beispiel die Hand, dann muss sie die immer irgendwie danach die Hand desinfizieren. Also desinfizieren? Ja, also nicht immer. Aber bei fremden Leuten auf jeden Fall ist es meistens der Fall. Und es ist wirklich, also ein normales Händewaschen reicht nicht aus? Nein, es muss meistens nicht. Sakutan, ja, oder was auch immer. Das sagt sie natürlich nicht. Das ist natürlich das Problem immer. Sie glaubt es natürlich mir nicht, dass das bei ihr schon ein Problem ist. Mhm. Das ist nämlich unser Problem, dass sie das nicht wahrhaben will. Das ist Sag mal, was dir noch so auffällt. Also sie desinfiziert sich die Hände mit was denn? Mit Alkohol oder mit so einem... Sakutan. So ein Desinfektionsmittel, vielleicht kennst du das. Ja, kenne ich, ja. Steht in meinem Badezimmer auch. Genau, bei uns auch zu Hause. Ich hoffe nicht, dass sie sich die Hände desinfiziert, wenn sie dir die Hand gegeben hat. Nein, um Gottes Willen, das nicht. Kennen sie ja auch. Ich meine, es ist meistens auch bei Fremden. Okay, was noch? Zum Beispiel waren wir einkaufen, also ich war schon des Öfteren mit der Einkaufen klar. Und lustig, dann haben die Dosen, die Konservendosen zum Beispiel auf den Tisch gestellt. Mhm. Und was muss sie machen? Sie muss sie natürlich auch desinfizieren, muss sie, oder beziehungsweise säubern und... Ja, sie hat es sauber gemacht, aber sie macht es aber immer. Wie sagst du die Konservendosen? Verstehe ich nicht. Ja, also mit, ja, säubern einfach mit, entweder mit Desinfektionsmittel, wenn sie ein bisschen dreckig sind, wenn sie normal aussehen, einfach nur also abwaschen. Also die Zun-Konservendosen, die man eigentlich in den Keller stellt oder ins Regal. Genau, richtig. Genau. Die wäscht sie noch ab. Ja, genau. Sie wäscht sie ab und legt sie dann ins Regal, stellt sie dann ins Regal. Und das ist echt, das ist ein Wahnsinn. Noch ein Beispiel. Ja, noch ein Beispiel, das ist... Weil wenn man zu ihr reinkommt, in die Tür hier, dann muss man zuerst die Jacke natürlich sowieso ausziehen und die Schuhe, ja, das ist sowieso klar. Mhm. Ja doch, meistens, das ist echt so. Muss es ausziehen und dann auch die Strümpfe, wenn man halt guckt, es ist wirklich, also bei den Strümpfen, ja. Die Strümpfe müssen auch ausgezogen? Nein, aber man müsste, das ist manchmal eine Riechprobe, also hört sich das nicht an, aber manchmal ist es so, wenn manche reinkommen, dass sie dann... Schlüssel werden, das ist peinlich, ja, aber das ist wirklich für Bettina, ja, tut mir leid, ja. Was jetzt, so mal klar, was, eine Riechprobe, dass ja. dass die Socken auch sauber sind? Ja, und das ist halt auch nicht... Wer riecht denn dann an den Socken und wer beurteilt das? Bettina? Ja, die Kunden, also nicht immer, das ist bei Fremden, wenn sie halt dann irgendwie reinkommen, dann schnüffelt sie sonst so komisch, also das ist eine Katastrophe, das glaubt man nicht. Wie sieht es denn überhaupt in ihrer Wohnung aus? Picobello alles, oder? Ja, also das, sie putzt ja auch... Vorne des Öfteren und ich sage ja, das ist nicht so dramatisch mit dem Putzen als mit der Hygiene. Mhm. Also Staubsaugt 2-3 Mal am Tag. So, jetzt, ich glaube, ja, Bettina brennt im Hintergrund, ja, um sich auch zu verteidigen. Gib sie mir mal. Ich muss noch kurz klären, also wir haben nämlich versucht, hier anzufangen, beziehungsweise ich, und sie hat nicht gedacht, dass wir durchkommen. Deswegen. Seid ihr da ganz aufgeregt? Ja, nee, deswegen muss ich jetzt auch noch mal fragen. Okay. Ja, natürlich, sie soll auch was sagen, klar. Nee, klar. Okay. Britta, jetzt gib sie mir mal. Okay, tschüss. Ja. Hallo Domian. So Bettina, ich grüße dich erstmal herzlich. Hallo, ich dich auch erstmal Kompliment an die Sendung. Dankeschön, Dankeschön. Und deine Redaktionsleute sind super nett. Die sind super nett. Ja, muss ich man weiß sagen. Bescheid, ja. Also, nun haben wir einiges gehört, dass du doch ein bisschen schräg gestrickt bist. Sag, kommentiere du mal was dazu. Fangen wir mal an mit dem Desinfizieren der Hände. Ist das so? Ja, ist schon so. Also, wobei ich dazu sagen muss, es ist nicht unbedingt ein Desinfizieren, um irgendwelche Keime abzutöten oder so. Mhm, Es ist anstelle von Händewaschen. Also ich könnte, wenn ein Waschbecken in der Nähe ist. Seife würde auch ausreichen. Ja, aber viel. Ja, aber du hast ja nicht immer das Desinfektionsmittel bei dir. Oder hast du in deinem kleinen Damenhandtäschchen immer eine Dose Spray? ja. Also. Ehrlich? Ja, ich hab, ja. Das ist ja scharf. Ist das wirklich wahr? Du hast ja immer so ein Spray bei dir? Britta, halt, es stimmt, okay. Aber es ist, das Problem ist eben auch zwischen uns dadurch. Also wir sind wirklich allerbeste Freundinnen. Mhm. Und das Problem dadurch ist halt, dass wir, oder beziehungsweise, dass sie mir permanent unterstellt, dass ich ein sehr großes Problem damit habe. Aber das hast du überhaupt nicht. Also für dein Gefühl ist das gar nicht so schlimm, was du da machst. Sagen wir es so, ich sehe schon bis zum gewissen, also es ist schon eine gewisse Einschränkung meiner Lebensqualität. Andererseits, wenn ich versuchen würde, es zu lassen, ja, dann wäre meine Lebensqualität auch irgendwie eingeschränkt. Ja, das ist immer bei zwanghaften Menschen so, wenn die das unterlassen, dann geht es denen nicht gut. Lass uns aber bitte nochmal die Beispiele durchgehen. Also das Händewaschen hatten wir jetzt, das Hände desinfizieren. Die Konservendosen, die machst du in der Tat sauber und wäschst du ab, bevor du sie ins Regal stellst? Also, dazu muss ich auch was sagen. Also, Moment mal. Ja, Britta, sei du mal ruhig. Es ist einfach so, dazu muss ich auch wirklich sagen, dass sie dreckig waren, ja? Und es ist halt einfach so, wenn ich mein Regal geputzt habe, ja, mein Küchenregal und in der sollen Küche... Sollen da auch saubere Dosen drinstehen? Genau. Okay. Jetzt nehmen wir das andere Beispiel mit den... du riechst an den Füßen der Leute, ob die auch saubere Socken haben, bevor die bei dir in die Wohnung dürfen? Also das war ein paar Mal so, ja, und das war... macht dann aber auch nicht so viel Spaß, das zu kontrollieren, ne, oder? Ja, also ich muss ehrlicherweise dazu sagen, wie soll ich das beschreiben? Es ist so, dass ich schon dann alles überchecken will, ja. Mhm. Aber ich versuche das dann eben so in Spaß umzupacken. Mhm. Aber auf jeden Fall, es ist für dich schon ein Thema, merke ich. Es ist wirklich ein Thema. Also das kann ich auch wohl oder übel nicht abstreiten. Und das ist halt aber jetzt auch nochmal meine ganz klare Frage. Ist das noch so im für dich persönlich so, im Bereich, so irgendwie doch noch im grünen Bereich, dass du denkst, ich kann damit ganz gut leben? Oder nimmt es vielleicht auch so in der letzten Zeit oder im letzten Jahr ein bisschen Überhand und es beeinträchtigt schon dein Leben, weil es zu sehr dominiert alles? Also ich muss sagen, das ist wirklich zeitweise so und zeitweise mal so. Mhm. Also manchmal merke ich schon, dass wenn mir zum Beispiel jemand eine schwitzige Hand gibt, dass ich in dem Moment einfach gestresst bin, dass ich denke, wohin jetzt mit der Kacke, ja? Weißt du, ich das mal mache? Das ist mir auch nicht angenehm, wenn mir jemand so einen feuchten, warmen Lappen in die Hand gibt von Hand, dann gebe ich natürlich die Hand zurück und reibe das schnell dann an der Hose, sauber, trocken und vergesse die ganze Geschichte wieder. Ja, klar, mache ich natürlich auch erstmal unauffällig irgendwie abschmieren, ja. Aber da wäre ich immer noch gestresst, denke ich. Also ich muss dann schon entweder eben waschen die Hände oder desinfizieren. Also Bettina, ich kann dir nur mal so eine Rückmeldung geben aufgrund der vielen Gespräche, die ich hier geführt habe, auch mit Leuten, die in ähnlicher Weise so ein bisschen so drauf sind wie du. Du sollst das schon gut im Blick haben, dass es nicht zu sehr Überhand nimmt. Denn dann glaube ich schon, dass du in eine therapeutische Betreuung musst. Oder solltest, weil es das ganze Leben und den Alltag denn zu sehr bestimmt und dich zu sehr beeinflusst. Aber das ist so eine Ermessensfrage, wie stark du das auch als Belastung empfindest. Aber hab's ganz einfach im Auge. Ja, also wenn ich noch kurz was sagen darf, also es ist so, wenn ich mit Britta drüber rede, dann merke ich auch schon, dass es teilweise eine ziemliche Belastung für mich ist. Aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter drüber reden würde, ja. Die ist ja vielleicht so ähnlich wie du, kann ja sein. Nein, ist sie überhaupt nicht. Und die nimmt mich da einfach nicht ernst, weil ich eigentlich, also ich bin halt eigentlich eher ich bin jetzt nicht so der stille, depressive Typ oder so, ja. Sei mal froh, dass du so eine kritische Freundin hast. Das ist immer wertvoll, wenn man so nahe Menschen um sich herum hat. Und die will dir ja nichts Böses damit und die hält dir ja einen Spiegel vor. Wie gesagt, wenn es Überhand nimmt, dann wende dich mal an einen entsprechenden Fachmann. Ja, okay. Grüß mir Britta herzlich. Mach ich. Und ich gebe nicht so viel Geld für Sakrotan aus oder für ähnliche mit. Okay, und nochmal Grüße an den aus der Redaktion, auch von Britta. Mach ich, ihr Lieben, tschüss. Okay, tschüss. So, Leute, Telefonnummer 0800 5678 111, kostet nix. Faxnummer ähnlich, 0800 5678 110. Andreas ist jetzt dran, Andreas ist... 18. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Was ist dein Thema? Mein Thema ist heute ja, ich habe auch so solche Träume wie der Mann aus der vorherigen Sendung, also mit den 2 Meter Menschen. Nein! Ha! Endlich! Ja, endlich. Also, ich hab also am Anfang, ich muss es ja nochmal erzählen. Vielleicht, es gibt ja viele Leute, die heute dabei sind und vor ein paar Tagen nicht dabei waren. Am Anfang der Woche hatte ich einen Menschen hier am Telefon, der hatte die für mich spektakuläre Fantasie. Er erzählte, er fing so ganz normal an, er sagte, ich habe neben meiner normalen Sexualität noch eine andere sexuelle Leidenschaft, nämlich, na, ich fragte, was denn? Und dann sagte er, ja, ich stelle mir vor, dass ich ein 2 Zentimeter großes Männchen bin. Also der ganze Mann schrumpft auf 2 Zentimeter zusammen und er stellt sich dann vor, dass er von einem nackten Frauenfuß zertreten wird und das macht ihn geil. Und ich suche die ganze Woche schon nach weiteren Leuten, denn es scheint mehrere davon zu geben, die solche Fantasien haben. Und du bist jetzt so einer. Ja, also ich, soll ich erzählen, wie das angefangen hat? Bitte, ja, erzähl uns alles. Also ungefähr in der Pubertät hat das angefangen, habe ich solche Träume gekriegt, also habe ich die ersten Spiele so gemacht mit meinen Freundinnen und so, habe zuerst mal mit ihr geschlafen. Mhm. Ja, und dann irgendwie kamen die Träume, ich habe einmal, auf einmal, also ich habe geträumt, dass ich nicht so 2 Zentimeter, ich kann das nicht so definieren, ich weiß, dass ich wie, ungefähr, also winzig ist das. Also könnte auch 3 Zentimeter sein? Ja, ungefähr. Okay, ja, aber ziemlich klein. Ja, genau. Mhm. Jedenfalls habe ich geträumt, dass ich jetzt an ihren Körper richtig rumwusel, also richtig rumgehe überall, also in jede Körperöffnungen rein. Also der kleine Mann geht über den nackten Frauenkörper. Ja, ganz splitternackt, also richtig. Und guckt mal überall rein, wo eine Öffnung ist. Ja, guckt überall rein. Das kann ich schon eher verstehen, als sich zertreten zu lassen. Ne, zertreten lassen, das muss ja nicht sein. Ja, also. Und erzähl weiter. Du hast also die Fantasie, dass du dann in die Körperöffnung reinmarschierst. Ja, ungefähr. Also ich bin dann erstmal von der Vagina bis zur Brust hochgelaufen. Mhm. Und dann wollte ich mich an den Nippel hängen, aber ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und dann habe ich wieder in der Vagina versucht, also bin ich reingegangen, mhm. also wie so eine Tür aufgemacht. Mhm. Und also war ganz feucht, warm und also ich habe mich richtig wohl gefühlt. Das kann man so vergleichen mit der Geburt ungefähr, also wie in der Mutter, wie man sich schön Embryo. Fühlt. Embryo-Gefühl. Ja, genau. Ja. Mhm. Also und dann... Das war ein Traum, eine Fantasie, ne? Das war ein Traum, ja. Mhm. Mhm. Ja, und dann hat sich so gesteigert, ich habe das immer öfters gehabt, also das war nur, wenn ich Beziehungen hatte. Wenn ich jetzt keine Beziehung habe, im Moment habe ich keine, dann ist das jetzt nicht mehr so häufig. Und das bezieht sich dann immer auf die Frauen, mit der du gerade eine Liebesbeziehung hast. Mhm. Genau, die Frau immer. Und das ist bei mir so, wenn ich diese Träume habe, werde ich geiler durch. Also ich, das ist jetzt zum Beispiel mehr in der Woche und am Wochenende hat meine Freundin auch bei mir zu Hause geschlafen. Also das war so wie so eine Vorbereitung. Also ich wurde immer geiler, also ich habe mich immer mehr und mehr auf sie gefreut, dass ich mit ihr am Wochenende wieder schlafen kann. Hör mal, Andreas, waren das jetzt, das habe ich gerade nicht so richtig kapiert, waren das richtige Träume im Schlaf oder so Wachträume, Fantasien? Das war keine Wachträume, also richtig im Schlaf. Richtige Träume im Schlaf? Ja, richtig geschlafen. Also ich weiß nicht, wie ich da auch nicht drauf... Das kam auf einfach so, weiß nicht, weil das irgendwie an meiner Fantasie entsprungen hat. Hat das denn in den Träumen, kommt das da noch zu einem fulminanten Höhepunkt irgendwie, dass du dann als kleines 3 cm Männchen sitzend in der Vagina der Frau vielleicht dann auch noch onanierst oder so? Ja, also vereinzelt ist das schon vorgekommen. Mhm. Also das... Musst du dir vorstellen, du bist richtig, ich habe das richtig leicht erlebt, also ich war eingeschlossen in so richtig so einen Raum und da drin ging das richtig ab, du, ja, musst du dir richtig so vorstellen. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, deswegen frage ich das ja auch so konkret, weil das wäre ja die logische Folge, dass das dann so weitergeht. Also ich würde mal sagen, also besser als richtiger Sex ist es nicht, aber das ist schon so eine Steigerung, also das ist schon. Aber das ist schon eine Vorstufe. Jetzt, wo du solo bist im Moment, hast du solche Fantasien nicht. Also vereinzelt, also ich habe nicht so oft, also wenn ich jetzt Mädchen kennenlerne und mich mit ihr verabrede und das wird eine Freundschaft oder so, eine festere Freundschaft, dann schon. Dann schon. Aber wenn ich jetzt weiß, dass das jetzt nicht so eine richtige Freundschaft wird. Habe ich verstanden, das hat immer mit Liebe auch zu tun, mit großer Nähe. Also ist es denn auch so, dass du in deinen Onanie-Fantasien dir so etwas vorstellst? Ja, manchmal, also nicht doch, das ist mehr in den Träumen bezogen. Also das kann ich eigentlich gar nicht kontrollieren, das kommt einfach nach meinem Gefühlswesen. Also, das war jetzt auch ein Vertreter der 2-Zentimeter-Riege, sage ich jetzt mal. Ich danke dir für deinen Anruf. Darf ich noch einen grüßen, meinen besten Kollege? So, mein Bitte. Ach ja, okay. Ich grüße Jörg Kaiser, okay? Okay, tschüss. Heute kein Gruß mehr. Björn, 33. Morgen. Ja. Ja. Bin ich's, ja. Du bist es, hoffe ich, ja. Ich bin im Telefon, ich ja sagen darf. Hallo Björn. Ja, was heißt, Problem habe ich keins, also auf jeden Fall nicht wie die 18-Jährigen jetzt. Ich bin 33. Ja. Und ich behaupte mal, ich habe ein bisschen mehr hinter mir. Und warum ich angerufen habe überhaupt, oder warum ich überhaupt anrufe, geht einfach darum, dass ich mal deine Meinung zu meinem Problem wissen möchte. Welches da wäre? Ganz einfach. Ich habe mich zum ersten Mal verlobt mit 17 Jahren. Ist normal, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist überhaupt nicht normal, dass kann man sich mit 17 verlobt. Kann passieren. Genau. Ja. Mhm. Und die Verlobung ging kaputt. Mhm. Und dann bin ich glücklich verliebt gewesen. Und ich habe geheiratet 1991. Mhm. Alles schön und gut. Du warst auch noch sehr jung. Und ja, sehe ich auch so. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann geschieden worden 1996. Mhm. Und habe eine neue Frau kennengelernt. Die Scheidung natürlich damals hing damit zusammen, weil ich ja selbstständig bin, habe ein eigenes Geschäft in der Gastronomie. Mhm. Ist mit Sicherheit kein einfacher Beruf, das wissen wir. Ja. Dadurch ist die erste Ehe jetzt geschieden worden und ich bin jetzt seit 3 Jahren wieder verheiratet, also 2,5 Jahren ungefähr. Mhm. Mit einer Frau bin ich auch glücklich mit, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Mit einer Ausnahme. Mit einer Ausnahme? Ja, es gibt eine Ausnahme. Diese Frau liebt ihre Hunde mehr als mich. Diese ich habe momentan 14 Hunde. Du hast 14 Hunde? Ja. Und die Frau liebt deine 14 Hunde mehr als dich? Genau. Weil sie weiß, ich bin am Arbeiten, ja. Ich sorge dafür, dass die Hunde auch versorgt werden. Ich kann ja 14 Hunde haben. Entschuldigung, Leute, wo sind diese 14 Hunde? Bei dir im Wohnzimmer? Ich habe einen Bauernhof. Ach, das ist ein Bauernhof, achso. Muss ich dazu sagen. Und warum, ich. Und warum 14 Hunde? Ja, es fing an mit einem einzigen. Warum mit nicht 14? Mit meiner ersten Frau sogar. Mhm. Das war Werner Denner, weil ich bin gut selbst ein Hundefanatiker. Mhm. Passt ja auch alles und man muss auch Zeit für die Tiere haben. Also du bist kein Hundezüchter, die 14 Hunde sind wirklich so dein Spaß, dein Hobby. Nee. Jetzt geht's nämlich weiter. Also ich hatte einen Hund und meine Frau hat in die Ehe auch einen Hund mitgebracht. So, und aus diesen 2 Hunden sind jetzt 14 geworden. Ja, aber nicht, dass sie sich selbst jetzt miteinander irgendwie glücklich gemacht haben, nein. Mhm. Wir züchten mittlerweile auch eine Hunderase selbst, separat. Ah, ja. Mhm. Ja, aber also ich merke schon, da sind viele Tiere bei euch am Bauernhof, sprich viele Hunde. Sehr viele, ja, und da können auch Pferde noch dazu. So, wie macht sich das denn jetzt deutlich, dass deine Frau dich weniger liebt als die Hunde? Ja, das merkt man ganz einfach, deswegen. Sie verlässt sich drauf, dass ich hier oben das Geld verdiene. Mhm. Und das soll sie auch kriegen, okay, dass die Hunde auch versorgt sind. Mhm. Bloß, wenn ich irgendwann mal nach Hause komme, habe ich eigentlich auch das Bedürfnis, das eigentliche, normale Bedürfnis, auch Zärtlichkeit zu bekommen. Mhm. So, und nach 2,5 Jahren steht es mir eigentlich mal zu. Wie? Sie hat seit 2,5 Jahren nur die Hunde gestreichelt und nicht dich? Richtig. Ehrlich? Also jetzt ganz im Ernst? Ja. Ja. Es gibt keine körperliche Nähe zwischen euch seit 2,5 Jahren? Ja. Aha. Aber dann, und ihr habt auch nicht miteinander geschlafen seit 2,5 Jahren? Nein. Und ihr fasst euch auch nicht an, ihr kuschelt nicht miteinander, ihr küsst euch nicht, das gar nicht. Das würde ich gerne tun. Mhm. Und ich habe viel Arbeit, das einerseits. Mhm. Meine Frau sagt, sie hat viel Arbeit mit den Tieren. Ja gut, das nee. Ja, das, ja, das, nee, aber es ist wirklich, wie du eben gesagt hast, wirklich seit 2,5 Jahren nichts passiert. Aber dann ist doch gravierend etwas nicht in Ordnung, Jörn. Das glaube ich auch so, gell? Das liegt dann nicht an den Hunden, das macht sich jetzt so deutlich, dass sie sich mit den Hunden beschäftigt. Mir persönlich macht das große Probleme. Das ist mir schon klar. So, jetzt frage ich mich, sag mal gut, ich bin einer von denen, der sagt, okay, es muss finanziell alles im Reinen sein, okay, man kümmert sich auch drum. Bloß, ich frage mich, wo ist der Mensch, der sich um mich kümmert? So, das frage ich mich auch. Hast du sie denn das auch mal gefragt? Ja. Was antwortet sie dir denn da? Ja, keine Antwort. Mhm. Keine Antwort. Hast du denn den Eindruck, dass diese Frau noch in annähernd so etwas wie lass mich mal fragen, hat die noch ein annähernd so etwas wie ein Liebesgefühl für dich? Ja, ja, auf jeden Fall. Woran merkst du das? Das merke ich. Also die Liebe mir gegenüber ist abgöttisch. Abgöttisch? Allein weil ich ihr, ja, weil ich ihr aber diese Moment, verstehe ich nicht. Guten möglich mache, deswegen. Abgöttisch finde ich seltsam, wenn sie dich überhaupt nicht mehr anfasst. Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit verdammt viel zu tun. Ich habe mein Geschäft, ich kümmere mich darum und sie kümmert sich dann im Prinzip, sie sieht die Tiere wie die Hunde. Ja gut, also sieht sie wie die Kinder an. Ja gut, aber wie kann ich denn jemanden abgöttisch lieben, den ich nicht anfassen will? Nee, vom Wollen ist nicht die Rede. Ja, sie tut's aber nicht. Nein. Da ist die Zeit wahrscheinlich nicht zu sagen. Ach, hör mir doch auf mit der Zeit. Lügt euch selbst doch nicht in die Tasche. Das hat doch mit Zeit nichts zu tun. Wenn ihr beide oder wenn die dich wirklich begehren und lieben würde und Zärtlichkeit geben das würde, wollen. Das ist meine Frage an dich, deswegen. Deswegen habe ich ja angerufen. Ja, also weil ich gucke deine Sendung sehr regelmäßig und deswegen sage ich doch mal auf, vielleicht weiß der Mann eine Antwort drauf. Also bin ich so bescheuert, bin ich so blöd? Ja, ja? Ich kann nur mein Gefühl so sagen dazu. Ich glaube, dass da ganz gravierend etwas nicht in Ordnung ist. Das glaube ich nämlich auch. Dass die Beziehung hochgradig gestört ist. Ja. Und ich finde, dass du sie ansprechen solltest nochmal darauf. Und nochmal? Die, ja, und noch zehnmal, bis die sagt, was los ist. Und wenn ihr beides nicht schafft, dann solltet ihr beide, wenn euch daran gelegen ist, gemeinsam zu einer Paarberatung gehen, damit ihr einen Dritten findet, der euch ein bisschen vielleicht zueinander wieder führt. Ja, oder die Wege trennen. Oder die Wege trennen, aber das kann ja auch ein Resultat einer solchen Gespräche sein. Aber wenn es so weiterläuft, passiert ja überhaupt gar nichts, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist das, wo ich persönlich jetzt dran zu zehren habe. Deswegen. Verstehe ich, klar. Ich persönlich habe dran zu zehren. Klar. Ich habe beispielsweise, ich bin selbstständig, okay, das ist überhaupt kein Thema. Ich habe hier oben in der Gastronomie natürlich auch Servicepersonal laufen. Da habe ich mit Sicherheit, sagen wir mal, 4, 5 Frauen hier oben, die wirklich laufen hier oben, die wirklich ganz toll sind, wo ich so auf Fingerschnipp im Prinzip sagen würde, pass mal auf, wir haben jetzt ein Verhältnis zusammen. Ist dir denn an deiner Frau noch viel gelegen? Sehr viel, ja. Sehr viel. Sehr viel, ja. Also pass auf, nochmal, bitte versuche sie zu einer Stellungnahme zu bewegen, dass sie sagt, was los ist. Und wenn sie das nicht kann oder nicht möchte, dann schlage ich ihr vor, dass ihr zusammen zu einer Beratung geht. Okay? Die Beratung brauche ich nicht, aber... Wie die Beratung brauche ich? Ich wollte nur ein offenes Wort von dir hören. Deswegen, also mir geht es darum, ob ich gestört bin oder ob das Verhältnis gestört ist oder meine Frau gestört ist. Ich glaube, das Verhältnis ist gestört. Und warum brauchst du die Beratung nicht? Ich auch so. Ja, wer will mich dann beraten? In welcher Form? Ja, es gibt ja nun ausgebildete Fachleute, die sich gerade mit Pärchen beschäftigen. Was wollen die mir erzählen? Die wollen dir nicht... An jeden Tag arbeiten muss im Prinzip... Nein, die wollen dir das nicht erzählen, aber die haben die Rolle eines Neutralen. Und die könnten vielleicht zwischen euch beiden vermitteln und ein bisschen was aufklären und euch wieder zueinander führen oder euch klar machen, dass ihr nicht mehr füreinander geschaffen seid. Ich denke mal eher, also wenn ich das selbst nicht vermitteln könnte, sage ich mal so, dann hat es auch keinen Sinn. Ja, du kannst es seit 2,5 Jahren nicht. Seit 2,5 Jahren kriegst du nicht mit, was abgeht. Wenig, das ist ein Problem. Ich krieg wenig mit davon. Okay. Ich bin hier oben schwerpunktmäßig. Und sag mal, du sitzt im Studio, du hörst viele Probleme an, sag ich mal. Das hat mich auch gefreut, dass ich hier erreicht habe. Ja. Und vor allem, dass ich auch deine Meinung dazu gehört habe. Die habe ich ja jetzt auch gesagt. Richtig. Und ich hoffe, dass du damit vielleicht ein bisschen weiterkommst und dass ihr doch wieder zueinander finden würdet. Ich denke, das auf jeden Fall. Also zumal uns sehr viel verbindet. Ne? Prima. Björn, alles Gute. Toi, toi, toi. Tschüss. Okay, tschüss. Theo, 35 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Theo. Hallo. Eine rauschfreie Leitung mal, das finde ich sehr schön. Ja. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich bin Stinkfetischist. Was bist du für ein Fetischist? Ein Stinkfetischist bin ich. Das wird immer doller. Also besser gesagt, ein übel riechender Fetischist, könnte man auch so sagen. Also du bist ein Stinkfetischist. Genau, richtig. Das heißt, stinkst du selbst oder stehst du auf stinkende Menschen oder Dinge? Beides. Also ich würde sagen, ich stinke gelegentlich. Stinkst du im Moment? Stinkst du im Moment auch? Nein, im Moment nicht. Also ich war heute arbeiten und also da habe ich auch danach gestunken, da habe ich dann aber geduscht. Weißt du, was arbeitest du denn? Ich arbeite in einer Autobatteriefirma, also in einer Fabrik. Ja. Wann stinkst du denn? Oder wann lässt du es dazu kommen, dass du stinkst? Naja, also ich hatte es schon gerade den Herrn an der Leitung erklärt. Es ist zum Beispiel so, für mich ist Stinken oder überhaupt, also Stunken nenne ich das. Das gibt den richtigen Kick, wenn man es noch so ausspricht. Also ich mag eben diese übel riechenden Gerüche. Das ist für mich abends, wie für einen anderen vielleicht vom Fernseher eine Zigarette zu rauchen, ist das für mich was Stinkendes zu riechen. Also wir reden jetzt im Moment von deinen eigenen Gerüchen. Also generell. Ja, lass uns mal nacheinander. Erstmal geht's um deine Gerüche. Was an dir, was normale Menschen als Stinken empfinden würden, findest du denn als sehr angenehm? Was riechst du gerne an dir? Ja, schon. Ja, nenne ich ja schon. Was riechst du gerne an dir? Ja, also alles Mögliche. Zum Beispiel, wenn ich forze oder wenn ich zum Beispiel jetzt lange Zeit nicht geduscht habe und gleichzeitig oder auf Toilette, ich sag jetzt mal so die Kacke. Das ist für dich alles ein Genuss. Das ist für mich ein Wir müssen jetzt alle sehr tapfer sein, weil die meisten Leute jetzt natürlich den Ekel kriegen und denken, was ist das für ein Perverser? Jetzt erzähle mir, was du gerne bei anderen Leuten magst, auch also diese gerade beschriebenen Dinge. Vorher möchte ich mal noch dazu sagen, ich bin also kein Tusch, also ich bin ein ganz normaler Mensch. Du bist kein Tusch? Ja, das sagt man so, also das habe ich mir so gesagt. Also für mich ist es so, ich setze mich hin und entwickle auch gleichzeitig Wörter zum Geruch. Gut, die erspare uns mal, weil ich dann immer fragen muss, was ist das? Wir verstehen es ja alle nicht. Ja, ja. Jetzt war meine letzte Frage gerade, was magst du denn gerne an anderen Leuten, was stinkt? also an anderen Leuten. Also generell, es stinkt. Das müssen nicht Leute sein. Das kann auch mal eine verfaulte Leberwurst in der Küche sein. Ach so. Das ist generell übel riechend, also nicht auf Leute bezogen. Aber generell. Aber eben halt auch alles, was Menschen unangenehm ausdünsten, findest du auch gut. Auch nebenbei gerne. Ja, aber es kann auch gerne mal ein Stück Fleisch verfaulen im Kühlschrank oder so, findest du auch klasse. Da muss es ja in deiner Wohnung wie die Pest stinken überall. Nein, das wollte ich ja gerade nochmal ansprechen. Also ich bin jetzt kein Dreckfink oder kein Propetskuluscher. Also ich bin ganz normal. Jetzt lass mal die Worte weg, wir verstehen das ja nicht. Ja, das sind ja meine Fachwörter. Ja, nein. Ja, aber die Fachwörter verstehen wir ja nicht. Das ist zum Beispiel, ich nehme mir mal ein Kotpröbchen und lege das auf, also ich mache das auch sehr hygienisch, also ich schmiere da nichts rum. Zum Beispiel, ich schmiere jetzt die Kacke nicht auf den Tisch oder dergleichen, sondern... Das ist ja schon mal beruhigend. Ja, so, also ich nehme mir dann also ein Gefäß, eine Plastikschüssel, lege das da rein und vom Fernseher genieße ich dann den Duft. Es ist ja schon krank, ne? Oder? Ist es krank? Also... Was sagen, ihr Lieben, was sagen wir dazu? Ist es krank? Ich weiß nicht. Lebst du alleine wahrscheinlich? Ich lebe alleine, ja. Hast du immer schon alleine gelebt? Im Erwachsenenalter? Nein. Hast du eine Freundin, einen Freund gehabt? Habe ich gehabt, eine Freundin, ja, vor 3 Jahren. Und wie lange warst du mit der zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Und also die wusste das, aber das habe ich schon verheimlicht natürlich. Also ja, aber die hat sich doch wahrscheinlich bedankt, wenn du da irgendwas auf den Tisch geschmiert hast. Oder nein, das habe ich ja vor ihr verheimlicht. Also ich habe da keine gemacht. Er kann es nicht sein lassen mit den Worten. Nein, ich meine, ich habe mir das so angewöhnt, das ist also für mich das A und O. Hast du denn überhaupt irgendwelche Menschen, du klingst ja schon so ein bisschen sehr skurril, in einer eigenen Welt lebend. Hast du überhaupt jemanden, mit dem du so kommunizieren kannst, mit deinen Begriffen da zum Beispiel und über dieses Thema? Naja, so eigentlich nicht so, nein. Eigentlich weniger. Also du bist ein Eigenbrödler wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Also, also ich könnte mich aber als durchaus normalen Menschen bezeichnen. Mhm. Ich habe eben, das macht mir Spaß. Das ist meine kleine eigene Welt, die ich nach Feierabend nutze und... Warum denn nicht? Ich meine, es gibt so viele krankhafte Sachen. Ja. Ich will auch gar nicht urteilen, aber das klingt nur halt erstmal seltsam, musst du verstehen, ne? Für uns stinknormale Menschen. Ja. Höre, hat das irgendwie auch eine sexuelle Komponente bei dir? Nein, überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun, deswegen sage ich ja, also... Vielleicht, für mich eher wie ein Genussmittel. Vielleicht solltest du nicht in einer Batterienfirma arbeiten, sondern auf dem Bauernhof und Mist ausfahren und sowas. Ja, also dann wollte ich noch mal dazu was sagen, Domian, das habe ich schon mal gemacht. Nein, also ich habe da nicht den Mist ausgefahren, aber ich habe also am Bauernhof bin ich rausgefahren hier bei uns in Brandenburg. Ja. Und habe dem Bauern 100 Mark angeboten, dass ich ein paar Stunden im Schweinestall Schweinekacke mich rumwälzen kann. Da hat der Bauer, das Landeskrankenhaus angerufen, oder? Nein, der hat schon etwas verwundert geguckt. Also ich habe das ja jetzt auch nicht so ausgedrückt, dass ich mich da zwischen der Hund, also Schweinekacke rumwühlen will und Hast du das denn dann gemacht? Das habe ich gemacht, natürlich alleine. Also das nenne ich ein Pioskarotschnika-Poslak, Ritual. Ist schon klar. Ja, das ist für mich so ein Ritual. Also ein sehr schöner Ort für dich wäre doch auch ein städtisches Klärwerk, ne? Ja, da habe ich schon mal dran gedacht, muss ich sagen. Ja. Ich hatte da mal eine Reportage gesehen und da ist so schöner, brauner, dünner Schiss. Also bist du eine seltsame Figur. Ja. Aber ja, ich glaube, eine harmlose, seltsame Figur. Ja, stinkend. Hast du Freunde? Also, naja, mehr oder weniger, ja. Die wissen aber nichts davon, dass ich also Dreckstinkgeruch gerne mag. Wer weiß denn überhaupt von dieser sehr seltsamen Leidenschaft? Also im Prinzip weiß das niemand und deswegen muss ich es jetzt mal loswerden bei dir in der Sendung, weil ich sehe deine Sendung, gefällt mir sehr gut, sehr tolerant. Ja. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich es jemandem erzähle, dann dem Domian, nicht? Ja, und jetzt wissen es plötzlich auf einen Schlag ganz viele Leute, aber ist ja egal. Ja, also... Du bist ja anonym, man sieht dich ja nicht, insofern ist es ja egal. Sag mir mal, Theo, eine Frage noch. Du bist jetzt 35 Jahre alt. Ja. Hat das auch schon in der Pubertät oder in der Kindheit angefangen, dass du Spaß am Stinken hattest? Ja, bin ich Dreckstinkriecher. Also ich habe nicht verstanden, du musst mit warten, immer bis ich gefragt habe und nicht so doppelt reden. Ich hatte dich gefragt, wann das angefangen hat. Vor 10 Jahren circa. Vor 10 Jahren? Ja, das habe ich mal gemerkt. Ich weiß nicht, also ich hatte es auch versucht zu verdrängen. Also wenn ich irgendwo, also wenn ich nicht geduscht hatte, jetzt sprich so 7-8 Wochen zum Beispiel. 7-8 Wochen? Ja, dann habe ich das immer so schön gerochen und das hat mir irgendwie gefallen. Und dann habe ich mir auch immer die Hand unter die Achsel gepresst, also geprobt. Und das dann gerochen und das fand ich super spitze geil. Also, sag mal, hast du nicht Angst davor? Du klingst ja schon doch sehr, sehr alleine und wirklich sehr eigenbrödlerisch, wie ich es gerade gesagt habe. Hast du nicht Angst? Lass mich ausfragen. Hast du nicht Sorge davor, dass du irgendwann, wenn du ein bisschen älter bist, wirklich ganz alleine da stehst in deiner sehr seltsamen, bizarren Welt? Nein, Domian. Also bevor wir das senden, muss ich dich nochmal darauf hinweisen. Ich bin also im Prinzip ein ganz normaler Mensch. Ich habe Arbeitskollegen, also ein paar Freunde, möchte ich mal sagen, die nicht von meiner Stoffrolitz wissen, also von der Stink ist. Also es ist nur dein Hobby. Ja. Und das Problem ist, also ich weiß nur selber, dass ich direkt also Stufe bin und deswegen. So, jetzt sagst du mir nochmal zum Abschied, wie in deiner Sprache, wie bezeichnest du dich? Du bist ein? Ein Stufe-Droid. Ah ja, alles klar. Danke für deinen Anruf, alles Gute und viel Spaß. Ja. Also deine Sendung ist sehr schön. Ja, ich danke dir herzlich für das Kompliment. Und schöne Grüße nach Brandenburg. Tschüss und alles Betrug. Okay, tschüss. 1.31 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 32 und 16 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, heute ohne feste Themenvorgabe. Das heißt, ihr könnt hier bei mir anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8111. Und bevor es weitergeht, gibt es jetzt eine kleine Postecke. Und wir beginnen mit einem sehr ernsten Brief und einem sehr traurigen Brief, den ich euch gerne vorlesen möchte, von einer Absenderin, die nicht genannt werden will. Und sie schreibt mir: Hallo Jürgen, meine Schwiegermutter ist plötzlich und unerwartet genau 3 Wochen nach ihrem 53. Geburtstag verstorben. Sie war eine deiner größten Fans. Ich habe lange überlegt, ob ich dir schreibe, aber ich glaube, es hätte ihr gefallen. Und ich weiß nicht warum, aber mir ist es irgendwie wichtig, dass du weißt, dass es sie gegeben hat. Als im Oktober 1995 mein Schwiegervater starb, hat sie in ihren einsamen, trostlosen und endlos langen, schlaflosen Nächten dich im Fernsehen entdeckt. Wir haben oft über dich gesprochen und sie hat mir gesagt, dass du für sie sehr wichtig geworden bist. Du hast ja immer wieder Mut gemacht und hast sie ab und zu zum Schmunzeln gebracht. Den Tod ihres geliebten Mannes hat sie nie überwunden, aber von dir hat sie sich verstanden gefühlt, auch wenn ihr euch nicht gekannt habt. Und dafür möchte ich dir jetzt hier an dieser Stelle sehr herzlich danken. Wir stehen alle noch unter Schock. Ich habe meine allerbeste Freundin verloren. Ich bedanke mich für den Brief sehr herzlich und möchte der Familie, die nicht genannt werden möchte, mein herzliches Beileid aussprechen und meine Grüße in die Stadt senden. Und wenn ihr zugehört habt, wisst ihr sicher auch, wer gemeint ist. Dann ein Brief von Lilo, 42 Jahre, aus Petershausen. Und sie schreibt: Du hast mein Leben verändert und zwar sehr positiv. Die ersten Sendungen, in die ich zufällig reingeraten war, habe ich fast immer weggezappt, weil ich es nervlich nicht ertragen konnte, wie die Leute live von ihren Problemen erzählten und ich war dabei. Bis ich eines Tages mal wirklich hängen blieb. Seitdem sehe ich jede Sendung. Und mir ist jetzt bewusst, wie gut es mir geht, welch unverschämtes Glück ich in meinem Leben gehabt habe und wie selbstverständlich das eigentlich alles für mich ist. Zufriedener, toleranter, offener, das bin ich geworden durch deine Sendung. Du und dein Team, ihr könnt stolz sein. Das ist ein sehr nettes Kompliment. Ich bedanke mich sehr herzlich. Schöne Grüße nach Petershausen an die Lilo. Dann ein Fax von Susi aus Heidelberg. Und Susi schreibt, rück doch mal den kleinen Hirsch. Den kleinen Hirsch hier vorne, den ich vor meiner Telefonnummer stehen habe. Rück diesen Hirsch doch mal ein bisschen nach rechts oder nach links. Zwei Vorteile. Man kann dann Freecall lesen. Ihr sollt ja gar nicht Freecall lesen, weil ich Freecall so doof finde. Deshalb sage ich auch immer, dass ihr umsonst anrufen könnt. Das kann man ja deutsch viel schöner ausdrücken. Umsonst oder das ist gebührenfrei. Und den Hirsch kann man besser erkennen. Ich glaube, den kann man so auch ganz gut erkennen. Also ich schlage vor, der Hirsch bleibt erstmal so da stehen. Das ist übrigens auch ein Geschenk von einer Zuschauerin, über das ich mich sehr gefreut habe. Dieser kleine, kleine Hirsch. Und ein Fakt, lieber Domian, wie muss ich mir dich eigentlich vorstellen, wenn deine Sendung nur im Radio gesendet wird? Ich stelle mir das ungefähr so vor, Doppelpunkt. Du sitzt da im schmuddeligen Trainingsanzug, blätterst in Pornoheftchen, trinkst Cocktails und beschwerst dich gestenreich bei deinen Mitarbeitern über den langweiligen Anrufer, mit dem du gerade reden musst. Das schreibt R.D. R.D. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Es muss hier irgendwo ein Spitzel geben. Ende der Postecke. Und es geht weiter mit René. Und René ist 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Du klingst sehr ernst. Ja. Was ist los? Was ist los? Es geht um meine Freundin. Freundin? Die Freundin, ja. Ja. Und die hat vor 3 Jahren eine schlechte Erfahrung gemacht. Was heißt das? Ja, ich weiß nicht, ob ich es hier sagen kann. Sie wurde vergewaltigt. Mhm. Vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren, da war sie 16. Mhm. Aber ich kannte sie noch nicht. Aber das Problem ist, er bedroht sie heute noch. Der Mann bedroht sie heute noch? Heute noch, ja. Wann hat deine Freundin dir das erzählt? Oh Mann, war das... Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also ist es schon ein bisschen länger her oder kürzlich? Nee. Das ist erst vor kurzem. Vor kurzem. Ja. Wie bedroht dieser Mann sie denn? Ja, also ich bin der Einzige, der es weiß. Mhm. Sie kann mit niemandem drüber reden. Sie ist auch fertig. Wenn sie mir anruft, sie weint nur noch. Mhm. Also er droht sie mit, wenn sie es weiter erzählt, will er sie umbringen. Mhm. Kennt deine Freundin? Ja, diesen ja. Mann? Ist ja, aber wir sind in einer Firma. Also. Ach, in einer Firma sogar? Ja. Du kennst den Typ aber nicht? Ich kenne nicht. Die verrät mir auch den Namen nicht, weil sie Angst hat. Naja. Mhm. Er hat sie einmal vergewaltigt. Mhm. Wo? In der Firma? Nein, im Auto. Mhm. Da, sie hatte da noch viel Vertrauen. Mhm. Und er hat letztendlich Angst, dass sie dieses weitergibt. Ja, genau. Und dass er dann Konsequenzen tragen muss. Ja. Und ich, also mir sind die Hände gebunden eigentlich, weil ich Angst habe, wenn, also ich ihm anzeigen würde, dass er sie dann umbringen würde. Mhm. Ja, du kannst ihn gar nicht anzeigen, weil du gar nicht weißt, wer es ist. Nee, ja, aber... gut, du kannst von dir aus nicht initiativ jetzt sein, das meinst du. Ja, ne? Genau. Ja. Jetzt hat deine Freundin sich dir anvertraut, vor kurzem. Das ist noch gar nicht so lange her, sagst du. Genau. Wie lange seid ihr denn zusammen? Also, ehrlich gesagt, sind wir 14 Tage zusammen. Ach so, 14 Tage erst? Ja. Und, meine, da ist doch schon großer Mut, dass sie mir anvertraut hat. Mhm. Also, sie hat dir vor 14 Tagen quasi erst dann erzählt. Oder kürzlich, vor einer Woche oder so. Ja, genau. Warum hast du denn gerade so lange drüber nachgedacht? Als ich dich gefragt habe, wann hat sie dir das erzählt? Ja, weil es ein bisschen doof ist, weil wir erst 14 Tage zusammen sind. Naja, ist ja egal. Also, sie hat 14 Tage zusammen und sie hat es dir dann relativ schnell erzählt. Das ist ja auch ein Zeichen für großes Vertrauen. Und ich denke mal, weil Hintergrund kann sie keine Beziehung führen, weil das noch da ist. Mhm. Weil. Ist aber gut, dass ich es weiß, weil ich kann dann umgehen damit. Moment mal, mit diesem Hintergrund, auf diesem Hintergrund, könnt ihr keine Beziehung führen, sagst du? Ja, wenn ich das nicht weiß. Mhm. Weil es belastet ihr ja. Ich verstehe. Mhm. Sie hat das vorher noch niemandem erzählt? Noch niemandem, nein. Also ist das ja ein großes Kompliment für dich, dass es dir erzählt hat. Genau. Mhm. Ja, weil sie gesagt hat, sie kriegt kein Vertrauen mehr in Jungs. Mhm. Gesagt, du hast schon einen großen Schritt getan. Mhm. Was hat mir erzählt? Ein Fremden. Mhm. Ja. War ich ja. Nun trägst du auch eine große Verantwortung. Sie hat dich ja mit eingeweiht quasi in ihr Leid. Aber jetzt hast du dir wahrscheinlich ja auch schon Gedanken gemacht, was man tun kann. Denn so kann es ja nicht weitergehen. Nee, kann auch nicht, weil der hört nie auf, der wird nie aufhören. Mhm. Was, über was hast du schon so nachgedacht? Welche Ideen hattest du? Ja, so ausführlich kann ich jetzt nicht sein. Ich verstehe. Mhm. Also pass auf. Ich sage dir, da muss etwas passieren. Ja. Ne, da muss auf jeden Fall was passieren. Habe ich zu ihr auch gesagt. Mhm. Aber sie hat Angst. Ist verständlich. Wenn sie 3 Jahre jetzt mit dieser Bürde herumläuft und fertig gemacht wird von diesem Mann, gehört dieses Schwein angezeigt. Genau. Aber knallhart. Ne? Genau, ja. Klar. Aber jetzt pass auf, ich weiß, wir wollen ja ihre Ängste sehr ernst nehmen. Und das Mädchen hat ja wohl extrem Angst. Sehr viel Angst. Bevor ihr oder du zur Polizei geht, wäre sicher sehr schlau, wenn ihr mit dem weißen Ring euch in Verbindung setzen würdet. Mhm. Kennst du den weißen Ring? Ihr hört schon, ja, aber ja. Ich noch nie was zu tun gehabt damit. Du wirst gleich mit meiner Psychologin nochmal reden, die kann dir die entsprechende Telefonnummer geben und dich auch noch ein bisschen aufklären über die Arbeit des weißen Rings. Ja, Domian, aber es geht ja darum, nächste Woche muss er wieder arbeiten und na, sie macht da was an der Kasse und sie ist im Raum alleine. Und er hat zu ihr gesagt, Gott sei Dank, dass ich weiß, wo du jetzt arbeitest, weil sie da ganz alleine ist. Sie hat völlig Angst. Sie hat sich schon, sie hat mir gesagt, sie will sich schon umbringen. Naja, das Mädchen ist wahrscheinlich sehr fertig jetzt im Moment. Mhm. Wieso ist sie alleine, wenn sie an der Kasse arbeitet? Sind da immer viele Menschen an der Kasse? Nee, das ist ein Raum, hat sie mir erklärt, und ich war noch nie da, also im Betrieb. Und die Tür kann man von innen abschließen. Weil, ja, und er ist da mal rein gegangen und hat die Tür hinter sich abgeschlossen und hat sie bedroht. Ich will das erstmal nicht runterspielen. Mhm. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Bluff natürlich im Spiel ist. Dadurch hat er sich dieses Mädchen auch gefügig gemacht durch diese extreme Gewaltandrohung, ich bringe dich um. Genau. Ich glaube nicht, dass es machen wird, aber das ist natürlich jetzt so leicht dahergesagt. Deswegen muss man sehr behutsam vorgehen. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin redest. Mhm. Vielleicht wäre es doch sogar noch besser, direkt zur Polizei zu gehen. Das berate jetzt mal ausführlich mit der Annette. Mach ich. Ja, leg du bitte auf und die Annette ruft dich zurück. Und dann hoffe ich, dass ihr eine Idee zusammen entwickelt, was jetzt am Wochenende vielleicht noch geschehen kann. Wir machen das ja auch mit fertig. Na klar. Und am Montag geht sie wieder arbeiten, ne? Montag geht sie wieder arbeiten. Genau. Und jetzt liegt das Wochenende, also man kann jetzt am Wochenende, muss irgendwas schon passieren. Also leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Brigitte hier. Und Brigitte ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Ich habe auch so ein trauriges Thema. Du hast auch ein trauriges Thema. Ja, ich habe heute Nachmittag meine Freundin beim Sterben begleitet. Deine Freundin, wie alt war sie? Mitte 50. Sie ist heute gestorben? Mhm. Mhm. War sie schwer krank? Ja, ja, ja. Sie hatte Krebs. Seit einem halben Jahr ganz plötzlich. Konnte morgens nicht mehr arbeiten gehen. Sie hat nie gerne jemand um Hilfe gebeten, aber es war so schlimm, dass sie eine dritte Freundin von uns anrief, sie möchte sie zum Arzt fahren, und da hatte sie schon einen riesen Tumor von weit über 4 Kilo. Von 4 Kilo? Ja. Im Bauch oder wo? Im Unterbauch, ja. Und die Ärzte wollten sie erst nicht operieren, weil es so schlimm schon stand, und dann stand das alles wieder gut und sie waren auch guter Dinge, dass sie alles raus hatten. Sie kam nach Hause. Ach, sie ist dann operiert worden? Ja, ja. Es ging ihr wieder so gut und seit ein paar Wochen war der Krebs wieder da und alles ganz schlimm. Es ging dann alles ganz schnell. Aber ich hatte vorhin auch schon zu Angela im Vorgespräch gesagt, das hat mich so berührt, weil ich hatte Zeit, mich zu verabschieden, obwohl sie letzte Nacht ins Koma gefallen ist. Und ich bin eigentlich sicher, dass die Menschen das wahrnehmen. Also heute, als du bei ihr warst, als sie gestorben, du warst auch in der Todessekunde auch bei ihr. Ja, War sie, ist sie nicht mehr zu sich gekommen? Ja, und das Bewegendste war eigentlich mit den Eltern zusammen, die ja doch weit über 70 sind. Und der Vati lag rechts von ihr und streichelt ihr die Hand, ich links von ihr, die Mami küsst ihr das Gesicht. Und irgendwie bin ich so glücklich darüber, dass ich diese Möglichkeit noch hatte mit ihr, diese Zeit. Wart ihr sehr eng befreundet miteinander? Ja, schon. Es gab zwar immer mal schwierige Phasen, weil sie war schon ein schwieriger Mensch. Sie hat nie um Hilfe gebeten und sie war oft sehr rabiat in ihrer Art zu sprechen. Es hing mit dem Leid zusammen, was sie durch ihre Ehe früher erfahren hat. Und einen unglaublichen Zorn über die fast 100.000 Mark, die ihr Mann ihr an Schulden hinterlassen hat. Wir haben hart dafür gearbeitet und wie lange wart ihr befreundet? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Wir haben uns kennengelernt, weil wir eine Spanischschule besucht haben. Das hat ja auch wieder so viel Kraft gegeben. Als sie heute Nachmittag dann quasi in euren Armen gestorben ist, also ihr drei wart da, die Eltern und du. Ja. Seid ihr dann noch länger in dem Totenzimmer geblieben? Ja, ja. Vielleicht eine Viertelstunde. Also wir haben erst 5 Minuten und dann hatte die Mutti von ihr Angst, dass der Arzt mit der Sterbeurkunde und der Todeszeit und hat dann die Schwester gerufen und die kamen dann alle und die waren auch so fürsorglich, auch in den letzten Tagen schon. Sie stand jetzt 2 Tage in einem Einzelzimmer. So ein halbdunklen Räumchen, wo sie auch wirklich sehr viel Ruhe hatte dann, wo wir rund um die Uhr dann da sein konnten. Und dann fragten die uns, ob sie eine Kerze anzünden dürfen. Und ach, die waren einfach so lieb. Und die Eltern waren natürlich, obwohl wir jetzt ein halbes Jahr uns darüber Gedanken gemacht haben, auch völlig überfordert, was jetzt heute Abend noch passiert. Wenn man dann am Totenbett der Freundin sitzt, und die Freundin ist gerade gestorben, die Eltern sind auch im Zimmer, spricht man dann miteinander? Kann man dann überhaupt reden oder schweigt man nur? Es war beides. Es waren mehrere Phasen. Also ich habe um 17 Uhr war ich da. Ich habe natürlich heute alle Pläne über Bord geschmissen, bin hingefahren. Und um 18.05 Uhr ist sie dann verstorben. Und die Eltern haben mir also bestimmt 10 Minuten gegeben, wo ich sie berühren konnte und auch geschwiegen habe. Da galt nur das Gefühl. Das war so intensiv und dann haben die Eltern auch das Bedürfnis gehabt zu sprechen, auch wegen dem Sohn nochmal, denn der Sohn wollte nicht mehr dabei sein und das haben wir auch alle respektiert. Kommen einem dann auch Tränen oder ist dieses Ereignis dann so überwältigend, dass man erstmal gar nichts äußert von sich? Auch, Jürgen, das war so ein Wechselspiel von Tränen und Lachen und auch Zorn. Weißt du, ich war selbst in meinem Leben sehr, sehr krank und habe sehr viele Operationen und Tumore hinter mir und ich habe es geschafft und ich habe auch eine todesähnliche Erfahrung gemacht und diese Vergleiche jetzt dazu, dieses Gefühl, mich durchaus in ihre Situation versetzen zu können und dann dieser Zorn auf den lieben Gott und auf sie und weil ich für mich auch gelernt habe, wenn ein Mensch krank ist, dann spricht die Seele über den Körper und ich denke einfach, Menschen, die Krebs haben, fressen einfach ihre Wut und ihre Angst und sie wollen immer lieb sein, niemand wehtun und auch selbst geliebt werden und lassen es nicht raus und Helga hat alles geschluckt in ihrem Leben. Das hat mich so wütend gemacht. Ich sage, warum hast du nie über deine Wut und deine Angst gesprochen? Ja, es ging dir so schlecht und du hast es nie zugelassen. Sie war, du hast gesagt, bis gestern war sie noch voll bei Bewusstsein. Ja, ja. Hast du gestern oder in den letzten Tagen mit ihr über den nahenden Tod gesprochen? Ja. Und wie stand sie selbst zu ihrem Ende? Sie hat dann wieder diese Phasen gehabt, wo sie so geblockt hat und wo sie auch mal laut geschrien hat. Und andererseits gab es Momente, es gab zwischendurch Phasen, wo sie raus konnte vor das Krankenhaus, wo das Wetter in Ordnung war, wo wir unten saßen und sie auch dann voller Wonne wieder mal eine Zigarette geraucht hat. Und sie sagte dann, weißt du, es ist anders, du bist nicht meine langjährigste Freundin und du bist auch nicht meine Eltern. Es tut auch gut, mit so jemand sprechen zu können. Und du hast so viele Dinge in dieser Richtung auch erlebt, das war für sie sehr wichtig. Hat sie denn Angst gehabt für den Sterben und für den Tod? Ja, schon. Und vor allen Dingen war ihre größte Angst, mit den Eltern darüber zu sprechen. Also dahingehend war es sehr befreiend für sie, dass sie in mich den Menschen hatte, mit dem sie drüber sprechen konnte. Nun ist das heute geschehen. Das ist ja immer, wenn man es erlebt als Angehöriger oder als Freund, auch eine Schockzeit noch. Wahrscheinlich wirst du morgen oder in 3 Tagen ganz anders drüber reden als jetzt im Moment, weil du noch so eingenommen bist von dem Ereignis heute Nachmittag. Hast du jetzt schon Angst vor der Beerdigung oder denkst du da noch gar nicht dran? Nein, Jürgen, ich werde nicht hingehen. Ich habe das auch mit den Eltern heute so besprochen und ich habe mich in meiner ganz persönlichen Verabschiedung von ihr heute auch nochmal dahingehend geäußert, dass ich gesagt habe, du warst heute noch ein bisschen da. Das ist deine Wille. Ich werde nicht da sein. Du weißt, wie ich dazu stehe. Warum möchtest du nicht zur Beerdigung gehen? Ich habe vor 12 Jahren meinen Partner verloren und habe das seit dieser Zeit nicht mehr wieder geschafft. Und es ist für mich selbst auch eigentlich gar nicht wichtig. Da Damals hatte ich nicht die Möglichkeit, mich zu verabschieden, weil er durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Achso, und deshalb verstehe ich auch, dass du das heute so wertgeschätzt hast, dass du das konntest. Ich sagte zu Angela im Vorgespräch, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, es war so eine traurige, aber so eine wundervolle Erfahrung. Hast du jetzt Angst vor der nächsten Zeit, dass du vielleicht auch, dass die Trauer nochmal in dir hochkommt und die, die Tränen? Nein. Nein. Ich bin dann auch nach Hause gefahren und alles war gut und es waren keine Tränen mehr da und alles war einfach nur gut. Es ist so schön und schwer zu erklären, es ist einfach alles gut. Das muss man so respektieren und so hinnehmen, wenn du das jetzt so empfindest. Und das ist sehr ernst zu nehmen. Da geht jeder Mensch wirklich anders mit um. Und du hast eine große Chance gehabt, dich zu verabschieden. Wenn dir das so wichtig war, ist das passiert heute. Und sie hat es bestimmt irgendwie gemerkt. Ich bin ganz hundertprozentig davon überzeugt. Und wie schön, dass das dann so geklappt hat. Ja, da freue ich mich auch. Ja. Jürgen, ich möchte dir was sagen. Du hast immer so viele Leute, die anrufen, insbesondere junge Frauen, die gequält, misshandelt werden und die dann sagen, aber ich liebe ihn doch, ich liebe ihn doch. Weißt du, Liebe ist für mich wirklich kein Gefühl. Das ist kein Gefühl wie Stolz, Wut, Trauer oder Angst. Liebe ist, wie dich jemand behandelt und dich fühlen lässt. Und wenn ein Mensch schlecht behandelt wird, dann kann das keine Liebe sein. Sehr richtig. Er lässt dich schlecht fühlen. Genauso also sehe ich das liebt auch. Er dich nicht. Genauso sehe ich das auch und bin ja immer so erstaunt, wenn die Frauen, wenn die Leute das sagen. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir, auch wenn dieses Ereignis jetzt so schon erschütternd war, dennoch ein friedliches Weihnachtsfest. Danke, das wünsche ich dir auch. Und du hast ja auch bald Geburtstag. Habe ich ja. Ne? Alles Gute. Okay, tschüss. Auch, tschüss. Tschüss. Michael, 28 Jahre, guten Morgen. Jo, hallo. Hallo Michael. Du bist halt sehr leise bei mir am Telefon. Ja, ich werde schon noch lauter. Was ist denn dein Thema? Ja. Erstmal wollte ich hier sagen, dass ich dich sichtlich selten so, wollen wir mal sagen, erfreut gesehen habe über die 2 Zentimeter Menschen. Ja. Das war mal die letzten Tage aufgefallen, aber das ist nicht mein Thema. Ja. Mein Thema war da über Menschenhandel. Menschenhandel? Ja, genau. So, da bin ich 94 verurteilt worden, zu 2 Jahren Haft. Ja. Du bist verurteilt worden, weil du bist verurteilt wegen Menschenhandel. Was hat man dir denn konkret vorgeworfen? Ja, also ich habe da aus der Ukraine Mädchen vermittelt in einem, wo man mal sagen, Portal in Deutschland. Ich habe da eine Summe X bekommen. Welche Summe X war das? Wie hoch war die? Ja, so um die 4000 Mark. So fürs Vermitteln. Ja. Und, tja. Wir haben die ich habe die Mädels da geholt, vermittelt und irgendwann war dort immer Einsatz und die Sache ist ausgeführt. Ne? So. Und wie gesagt, dann stand mal das SEK vor der Tür und hat mich verhaftet da. Vorgeworfen wurde mir der Menschenhandel, was ich eigentlich bis heute zurück einsehen haben. Also ich habe den Mädels ja nichts getan oder was, wollten eben freiwillig nach Deutschland und hier in diesen Gewerbe da arbeiten, ne? So, du bist 94 verurteilt worden. Zu was bist du verurteilt worden? Zu 2 Jahren. 2 Jahre. Hast du die auch abgesessen? Nee. Wie lange warst du im Knast? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr nur? Ja. Warum? Tja, weil noch ein halbes Jahr war dann die Verhandlung und der Rest ist dann zur Bewährung ausgesetzt worden. So, jetzt hast du dich bei mir gemeldet zu diesem Thema. Warum? Ja, ich wollte jetzt sagen, ich habe ja da den Frauen und den Mädels nichts getan, habe die nach Deutschland geholt oder mitgebracht. Die sind da, wollten halt mit. Ja. Und um hier zu arbeiten. Und ich bin verurteilt worden wegen Menschenhandel. Michael, es war ja nun auch Menschenhandel. Ja, du hast Mädels in das Prostituiertenmilieu hineingeschleust und hast sie wie Ware behandelt. Insofern ist das doch völlig in Ordnung, dass du bestraft worden bist und das ist nicht völlig in Ordnung, dass du schon einem halben Jahr rausgekommen bist, Mensch. Ja, okay. Nee, in Ordnung ist. Ich meine, die Fußballer waren ja auch vom Millionen hin und her verkauft. Ja, aber so kannst du es doch nicht miteinander vergleichen. Ja. Das ist doch nur wirklich was völlig anderes. Ja, was völlig anderes. Ich meine, wenn die freiwillig wollen, ich habe ihnen Gefallen getan, dass die dort als ihrer... Aber darum geht es doch gar nicht, ob die das freiwillig wollen. Du hast eine Straftat begangen und du hast Menschen letztendlich wie Sklaven mitbehandelt. Diese Mädels, guckst du dir doch an, wie die teilweise hier vegetieren, wie die behandelt werden. Die kommen vom Regen in die Traufe. Das wollte ich sagen. Ich kann ja jetzt oft mal nur von mir reden, ne? Mhm. Ich kann ja jetzt, wenn wir was anderes gemacht haben oder was, oder wie die das abgehen, ich kann ja jetzt nur reden, was bei mir vorgefallen war. Mhm. Ich habe auch nicht gesagt, dass das jetzt richtig war oder falsch war. Mhm. Das war auf jeden Fall zu Recht, dass ich da in Haft war. Mhm. So, hast du denn jetzt aus der ganzen Sache wenigstens eine Lehre gezogen, dass du nicht nochmal sowas machst? Ja, ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall. Man kann ja sein Geld auch anders verdienen und ordentlich verdienen. Und eine Summe von 4.000 Mark eben auf jeden Fall. Ja, meine Partnervermittlung kriegt auch fürs Vermitteln. Mhm. Okay. Also, pass mal auf, Peter, Michael, die Leitung ist äußerst verrauscht. Also, dass ich da eine ganz klare Meinung zu habe, glaube ich, war dir auch vorher schon klar. Wirklich? Dass ich da überhaupt kein Verständnis für habe und auch und sogar kritisiere, dass du zu früh aus dem Knast gekommen bist. Ich freue mich allerdings jetzt auch, dass du sagst, ich habe da Mist gebaut und gehe jetzt ganz andere Wege. Richtig. Okay. Michael, alles Gute, vielen Dank für deinen Anruf. Nur alles klar. Tschüss. So, jetzt haben wir noch Vera. Und Vera ist 29 Jahre alt. Ja, richtig. Schönen guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ja, und da ist auch noch ein Erik im Hintergrund. Richtig, ja. Er verkrümelt sich gerade aufs Sofa. Vera, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass heute mein Glückstag ist. Heute ist dein Glückstag. Heute gewesen oder jetzt gerade im Moment? Wir haben ja einen ganz jungen Tag. Ja, der heutige Tag ist es gewesen. Also sprich der Freitag. Der Freitag, ja. Ja, genau. Mhm. Inwiefern? Und zwar haben wir heute Morgen mit der Werbeagentur, wo ich Geschäftsführerin bin, ein Etat gewonnen. Das war also schon mal eine sehr gute Nachricht. Ein Etat gewonnen? Genau. Wir haben also gegen 4 andere Agenturen um ein Projekt gepitcht. Also, ich verstehe. Einen Wettbewerb gehabt. Ja. Und wir haben heute erfahren, dass wir also gegen die anderen 4 Agenturen gewonnen haben, sprich der Kunde kommt zu uns. Ein Auftrag heißt das. Mhm. Genau, richtig. Ja. Ja. Was noch? Ein großer Auftrag. Was noch? Und das Zweite ist, dass ich dann nach Hause kam und hier war alles voll mit Kerzen und Erik hatte also gekocht und ich dachte, er will mit mir feiern, dass wir eben das gewonnen haben. Mhm. Und zwischen dem zweiten und dritten Gang kam er dann mit Rosen um die Ecke und hat mir einen Heiratsantrag. Nein! Ja! Ja, das ist ja wirklich ein super Glückstag für dich dann. Ja, ganz gut. Was haben wir heute? Den 10. Dezember hatten wir, genau. Ne? Der wird dann eingehen in die Annalen als großer, toller Tag für dich. Richtig, ja, richtig. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Wir sind zusammen seit 1,5 Jahren ungefähr. Seit 1,5 Jahren. Genau. Jetzt gib mir doch mal ganz schnell den Erik. Ja, ich gebe ihn. Ja. Sekunde. Ja. Schönen guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend, Erik. Wieso heute? Wieso hast du gerade heute den Heiratsantrag gemacht? Wieso heute? Ja, und gerade... Das hat sich lange hingezogen, meine Idee, das zu tun. Ja. Heute war es dann soweit. Wusstest du denn von diesem beruflichen Erfolg auch? Hatte sie dir das übers Telefon... Das wusste ich schon am Mittag. Hm? Das wusstest du schon, ja. Ja. Und wie hat sie denn darauf reagiert? Sie hat unter anderem ein bisschen geweint und sich wahnsinnig gefreut. Es waren richtige Freudentränen und alles war wie in einem Romanzenfilm. Ja, wunderbar. Das ist wunderschön. Perfekt kitschig, ne? Aber schön kitschig dann alles. Genau. War ganz romantisch mit Essen, Kerzenlicht, Rosen, Verlobungsringen. Na, wunderbar. Wann soll die Hochzeit sein? Im August nächsten Jahres. Im August erst. Warum so lange hin noch? Weil wir im Sommer heiraten wollen. Stimmt, also dann, das geht da nicht früher. Genau. Und wie habt ihr es vor zu machen? Wo? Wie? Wir wollen kirchlich heiraten auf jeden Fall. Wollt ihr irgendwo hinfahren oder groß feiern hier in Deutschland? Wir wollen auf jeden Fall sehr groß feiern. Ja. Ja. Mit allen Verwandten und Freunden. Ja. Und eine richtig große Party. Na wunderbar. Dann wünsche ich dir natürlich von Herzen auch viel Glück. Und ja, vielen Dank. Die Vera gibst du mir jetzt nochmal kurz. Okay, tschüss, Erik. Klar. Tschüss. Vera. Jo, da ist sie wieder. Ja, Vera, hast du dir schon Gedanken über dein Hochzeitskleid gemacht? Ja. Hast du schon, in der Tat? Wie soll es aussehen? Erzähl es uns doch schnell. Es ist so, dass ich habe Erik übers Internet kennengelernt und habe mir dann gedacht, jetzt ziehe ich es auch stilgerecht durch und habe mir dann also auch übers Internet eins ausgesucht. Mhm. Und es ist groß. Also es ist eine richtige Robe. Wir haben gesagt, wenn, machen wir alles ganz richtig. In ganz weiß? Klassisch. In weiß? Ja, Champagner, genau, also so ein Beige-Ton. Ja. Mhm. Und ich habe es mir also auch schon ausgesucht. Heute schon? Heute ausgesucht? Nein, ich habe mir übers Internet bestimmt 500 Kleider angeschaut. Achso, im Vorhinein schon mal. Ja, ganz genau. Also, na wunderbar. Vera, ich wünsche euch von Herzen viel Glück. Ja, danke. Und eine ganz tolle Zeit, eine ganz tolle Liebe und eine wunderschöne Ehe. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss, ihr beiden. Wochenende. Ja, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Marco Rosseler, Markus Tillmanns, Leo Scholten, Jan Hölz, Marc Sommer, Dirk Winhüsen. Und jetzt sage ich euch ein Thema nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Bis Montag. Bye, bye. Ciao.